Ich hoffe, dass jeder von euch einen Zettel bekommen hat mit 4 Thesen. Erstes überschrieben: Geld und Markt, alles hat seinen Preis. Das also dient als Leitfaden, dass man ungefähr sieht, was das Programm sein würde, wenn wir durchkommen. Die Prognose fällt nicht schwer, davon auszugehen, dass wir nicht das ganze Programm durchkriegen. Es soll alles, die wichtigsten Thesen des Buches vorgestellt werden, aber es soll auch darüber diskutiert werden. Lesen könnte man auch alleine, da braucht man sich nicht so treffen. Aber hier soll auch die Gelegenheit sein, Fragen zu stellen zu dem, was ich erläutere. Vielleicht hat der eine oder andere schon das Buch gelesen, zu dem, was er da nicht verstanden hat oder anders sieht. Und damit man so die Fragen ein bisschen zu den Punkten hat, die da eben aufgelistet sind, weiß man also, jetzt kommt erst das Geld und der Markt und dann kommt das Geld und die Produktion und dann kommt drittens das Kreditwesen und viertens kommt der Staat und das Geld vor. Und da kann man seine Fragen für etwas sortieren. Wer natürlich das Buch noch nicht hat und durch den Vortrag Lust hat, es zu kaufen, hat natürlich das Problem, dass er Geld braucht, um das Buch Geld zu kaufen. Entweder bei mir oder am Büchertisch oder auch in der Buchhandlung Jos Fritz. Wir werden im ersten Punkt überreden, was Geld ist und was Geld, das Geld unschöne Begleiterscheinungen hat. Zum Beispiel die, man kriegt ja für Geld alles, wenn man es hat. Was ist, wenn man keins hat? Und sich brennend interessiert dafür, was der Begriff des Geldes und seine unschönen Eigenschaften sind. Kleiner Tipp: den Büchertischmenschen ins Vertrauen ziehen, die Geldklemme offenbaren und mit ihm darüber reden, wie das Buch doch zu haben ist. Also klauen braucht es keiner. Kriegen tut es jeder. Aber wie gesagt, um ein Buch wie das Geld zu schreiben, ist zu vertreiben, Vorträge zu halten, anzureisen und so weiter, braucht man eben leider, solange es noch gibt, Geld. Wann haben wir das Buch geschrieben? Wir haben bemerkt, dass in den Universitäten das Fach VWL, Volkswirtschaftslehre, unter anderem sich mit dem Geld befasst. Und wenn die dann loslegen, die Professoren, dann kommt eine riesige Lobeshymne. Gott sei Dank gibt es das Geld. Wie umständlich war das seinerzeit, vor vielen Jahren, als noch jeder mit seinem Produkt jemanden finden musste, der gerade das Produkt gebraucht hat und andererseits genau jenes Produkt hatte, was man selber brauchte. Naturaltausch, wie umständlich, wie zeitraubend, wie oft vergeblich, wenn man keinen findet. Gott sei Dank gibt es das Geld. Da brauche ich auch, wenn ich zum Beispiel das Buch Das Geld haben will, keinen finden, der von mir, ich weiß nicht was, der Produzent wäre, Hufschmied, gerade Hufe braucht. Nein, ich brauche bloß jemanden finden, der meine Hufe kauft, mir Geld dafür gibt und schon kann ich mit dem Geld zu dem Schreiber oder Verlag gehen und sagen, gib mir das Geld, hier hast du selbiges. Sie loben das Geld, das ist ein Riesenmangel, eine Riesenverlegenheit löst. Nämlich die, wie man in einer arbeitsteiligen Gesellschaft es hinkriegt, dass jeder zu dem kommt, was er braucht. Und das los wird, was er nicht mehr braucht. Das kann nicht ganz die Wahrheit sein. Denn wenn Menschen ihre Ware verkaufen gegen Geld, dann hängt ja die Frage, ob man sein Bedürfnis befriedigen kann, nicht davon ab, ob man hungrig ist oder sonst irgendein Bedürfnis hat, sondern davon ab, ob man Geld hat. Derjenige, der satt ist und Geld hat, kriegt das Essen, was der andere, der nicht satt ist, aber kein Geld hat, eigentlich bräuchte. Ist das vernünftig? Auch diese Frage wollen wir beantworten mit dem Buch. Was ist es eigentlich für eine Welt, in der die Leute nicht bloß einfach rumlaufen mit Bedürfnissen, die geht es jeder von selber, jeder hat sie. Manche sagen Grundbedürfnisse. Wir leben in einer Welt, in der wir dauernd konfrontiert werden mit Möglichkeiten zu konsumieren, kommt dann auch in 4 Wochen im nächsten Vortrag genauer. Möglichkeiten haben zu konsumieren, an diesen hat man noch gar nicht gedacht. Man hat noch gar nicht gewusst, dass es überhaupt geht, zum Beispiel vor nicht wenigen Jahren, über Telefonleitungen Briefe auszutauschen. Eines Tages war es da, zack, dann konnte man es. Man ist dauernd konfrontiert mit einer Industrie und einer Dienstleistungsgesellschaft, in der jeden Tag oder jedenfalls immer wieder, jeden Monat, neue Produkte, neue Leistungen erfunden werden, man dazu verführt, sagen manche, wird, genau diese Leistungen nachzufragen. Die Sache hat einen Haken, und den will ich zunächst mal im ersten Kapitel, Geld und Markt, alles hat seinen Preis, näher behandeln. Der Haken ist, vorweg gesagt, ist es vernünftig, die Befriedigung der Bedürfnisse abhängig zu machen von der Verfügung über Geld? Zweitens, ist es vernünftig, dass jeder, der produziert, für sich privat drauf losproduziert, keine Ahnung hat, wie viele Leute da genau sein Produkt brauchen, drauf losproduziert und hofft, dass er das Zeug loskriegt. Gegen was? Gegen Geld. Ist es dann vernünftig, wenn diejenigen, die auf ihrer Ware sitzen bleiben, die wegschmeißen, nicht verteilen an diejenigen, die es brauchen könnten, aber kein Geld haben, sondern sagen, ja, wenn der Markt, wenn auf dem Markt keine zahlungsfähige Nachfrage mehr ist, haben die Pech gehabt. Ich versaue mir doch nicht den Preis, indem ich es kostenlos abgebe. Ist es vernünftig, dass dafür Arbeit aufgewendet wird, die mit dem Wegschmeißen der Waren annulliert wird, vergeblich war? Die Leute haben sich bemüht, haben ihre Zeit vergeudet. Für nichts. Und ich möchte zeigen, und im Buch haben wir es aufgeschrieben, dass das notwendige Folgen sind, wenn eine Gesellschaft Geld zum Mittel macht, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Erstens, Geld und Markt, alles hat seinen Preis. Jetzt habe ich mal eine These aufgeschrieben, die vielleicht etwas gestellt klingt, aber so als Einleitung vielleicht klar macht, worum es gehen soll. Geld, das allgemeingültige Mittel für den Erwerb von Gütern auf dem Markt, ist kein Dienst an der Konsumtion. Vielmehr sind mit Kauf und Verkauf auf dem Markt alle Konsumptionsbedürfnisse dem Geld unterworfen. Im Geld als dem allgültigen gesellschaftlichen Repräsentanten des Reichtums ist der Gegensatz dieses Reichtums zu den materiellen Bedürfnissen, zur Versorgung und Genuss vergegenständigt. Bereicherung auf der einen Seite beruht auf Ausschluss vom Reichtum auf der anderen. Also, alles hat seinen Preis. Was ist, wenn auf den Gegenständen, die man braucht zum Leben, ein Preis steht? Ist dann Versorgung der Zweck? Manche glauben ja, irgendwie muss doch auch Versorgung rauskommen dabei, sonst geht die Gesellschaft unter. Aber ist dann die Versorgung der Zweck? Wenn jemand, der kein Geld hat, dann nicht drankommt? Wenn andererseits die Leute, die zum Beispiel Supermärkte betreten, dauernd bedroht werden, mit Schrift, Aufschriften, wer hier nicht zahlt, wer hier was mitnimmt, wird angezeigt, kriegt Hausverbot. Und damit die Drohung auch ordentlich wirkt, sieht man Monitorenkreise in größeren Supermärkten, wo man reingeht, wie eine Schranke, die sich hinter jedem schließt. Und man sieht, man ist beobachtet. Und darunter steht, nein, wir beobachten nicht die Kunden, ist ja der König. Wir beobachten unsere Waren. Und selbst diejenigen, die dann dauernd Maulen, Überwachungsgesellschaft, die manchmal Unterschriftenlisten rumgehen lassen, ob Kameras in U-Bahn-Schächten und sonst wo in den öffentlichen Raum aufgestellt werden sollen, haben sich noch nie empört darüber, dass in Supermärkten und Kaufhäusern Überwachungskameras stehen. Ist ja auch klar, ist ja nicht die Waren überwacht. Das ist wahr. Das heißt nämlich, wir müssen zu entnehmen, die Ware, die da in Legalen steht, die man sich rausholt, ist Privateigentum eines anderen. Und der Preis, der auf ihr steht, bedeutet unübersehbar, der Zweck, warum die Waren im Regal stehen, ist nicht deine Versorgung, lieber Kunde, sondern ist, dass du den Preis bezahlst. Und wenn du das nicht machst, wir haben dich unter Kontrolle. Wir sorgen dafür, dass das Privateigentum, was hier in Form von Waren herumliegt, dann, wenn du den Laden verlässt, sich verwandelt in Geld und unser Privateigentum bleibt, aber jetzt in Geld. Es kommt, wenn die Waren nur für Geld weggegeben werden, anders als die Professoren an der Uni lehren, eben nicht darauf an, ein geschicktes und herrschaftsfreies Mittel der Verteilung von Waren oder von Gegenständen, Gütern zu bewerkstelligen, sondern das ist das Indiz dafür, in dieser Gesellschaft ist ein Zweck der alles Beherrschende, ein Zweck, der alles andere und allen anderen vorgeht, nämlich der Bereicherung in Form von Geld. Vor jedes Bedürfnis ist das Geld gestellt. Nicht der Bedarf entscheidet, sondern der Geldbesitz. Ein meiner Meinung nach fürchterliches Urteil über die Gesellschaft. Es gibt alles. Mangel herrscht wirklich nicht mehr. Nicht wie in früheren Gesellschaften, dass die Gesellschaft schon kaum in der Lage war, das alltägliche Leben, die Produkte herzustellen. Eine Naturkatastrophe und ganze Dörfer sind ausgestorben. Eine schlechte Ernte und der ganze Winter war ein reines Durchhungern. Es gibt alles. Und es wird alles, wenn nötig, im Überfluss hergestellt, wenn nur Geld dafür hergegeben wird. Es ist also eine Gesellschaft, die sich emanzipiert hat von all den Beschränkungen, die in früheren Gesellschaften gegolten haben, nämlich den Schranken einer unbeherrschten Natur, der man ausgeliefert ist, im Guten, aber vor allem im Schlechten, die Nöte gekannt hat, weil es zu wenig gab. Es ist eine Gesellschaft, in der die Springwelle des Reichtums, wie es Marx mal irgendwo ausgedrückt hat, sprudeln. Aber ob die Ware ankommt, hängt davon ab, ob der Einzelne über das Geld verfügt. Armut ist in der Gesellschaft also nicht so gekennzeichnet. Es gibt zu wenig Güter, zu wenig Genussmittel. Armut ist in der Gesellschaft gekennzeichnet als jemand hat zu wenig Geld. Was heißt hier zu wenig? Falls er eins haben sollte, um sich mal was zu kaufen, muss er feststellen, in dem Ausmaß, in dem er sein Bedürfnis befriedigt, nämlich Ware dafür kauft, für sein Geld, leert sich der Geldbeutel. Er wird ärmer. Und am Schluss des Monats, manche sogar schon um den 20. rum, ist der Geldbeutel oder das Konto leer. Man weiß eigentlich nicht mehr genau, wovon man dann den Rest des Monats leben soll. Wenn man nicht wüsste, dass es Quelle gibt, der zweite Teil, eine Quelle gibt von Geld. Aber wichtig ist erstmal festzuhalten, damit man sein Bedürfnis befriedigt, muss man den Reichtum, auf den es in der Gesellschaft einzig ankommt, der auch der allgemeine Zugriff, das allgemeine Zugriffsmittel ist, auf den Reichtum verzichten. Der Konsument, derjenige, der Ware kauft, um zu konsumieren, verarmt darüber. Und das ist ganz wichtig. Wir werden im zweiten Kapitel sehen, dass das die Quelle ist, mit der sich diejenigen jedes Geld der Welt beschaffen, die über Privateigentum verfügen. Was zeichnet das Geld nun aus? Das Geld hat ganz offensichtlich die Eigenschaft, dass man mit ihm prinzipiell alles haben kann. Es ist ein universelles Austauschmittel. Man kann sich alle Dinge verfügbar machen. Man ist gewissermaßen mächtig, alles zu haben, soweit die Geldsumme es erlaubt. Aber ein zweites Moment ist dabei klar. Ohne Geld ist die Macht weg, sich die Ware anzuschaffen, die man braucht. Und im Ausmaß des Ausgebens von Geld schwindet das Mittel dahin, mit dem man alles kriegen kann. Denn offenbar ist dieses Mittel des Erwerbs ebenso sehr, wie es Mittel ist, zugleich Ausschluss. Ohne das Mittel kein Zugang. Warum? Das ist ja Privateigentum anderer. Und die geben es nur dann her, wenn sie die Privateigentümer bleiben, ja, wenn sie darüber reicher werden. Nämlich, wenn sie stoffliche Ware umsetzen können in Geld. Insofern trennt das Geld den normalen Menschen von dem, was er braucht. Er kommt einfach nicht dran. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist ein Mittel des Zugangs. Aber Zugang wozu? Zugang zu Sachen, von denen man im Prinzip ausgeschlossen ist, weil sie einem anderen gehören. An der Stelle muss man aber eine Frage stellen, wie funktioniert denn das? Das Geld ist allgemeines Zugriffsmittel. Mit Geld kann man alles haben. Ohne Geld ist man ausgeschlossen. Tut das wirklich das Geld? Ich erinnere nochmal an den kreisenden Monitor im Supermarkt. Wenn das Geld diese Eigenschaft von sich aus hätte, dass jeder genauso viel kauft, wie er sich kaufen kann, und dann hört er auf, Ware rauszuholen, dann bräuchte ich diesen kreisenden Monitor nicht, und die Drohung, wer nicht bezahlt, wird angezeigt. Man merkt, diese ökonomische Macht, die im Geld liegt, die ich kann mir alles leisten, soweit halt das Geld reicht, funktioniert nur, wenn dahinter eine politische, wirkliche Gewalt steht, die erstens diejenigen, die die Ware besitzen, als Privateigentümer anerkennt und schützt vor allen anderen. Und zweitens alle anderen, die diese Ware brauchen, bedroht, könnte ich sagen glaubwürdig bedroht, also wirklich bedroht, nicht bloß so im Hintergrund irgendwie, wirklich bedroht mit erheblichen Schädigungen, also Strafen, sofern man das Privateigentum dieser Menschen, die was zu produzieren und zu verkaufen haben, sich aneignet ohne Geld. Also das Geld scheidet schon, trennt mich schon von der wahren Welt, die ich brauche. Aber es tut es nur, weil dahinter eine Gewalt steht. Das wird gern vergessen. So als ob es quasi von selber ging. Man muss das kleinen Kindern richtig erzieherisch beibringen, auf die Pfoten hauen, wenn sie an der Kasse einfach hingreifen, und umgekehrt, der Supermarkt stellt ja in ihrer Griffhöhe extra was hin, wohin sie greifen, damit die Eltern dann zahlen. Wie wenn sie sich verschworen in so einem Erziehungsprogramm. Kind greift zu, Moment, noch nicht essen, erst Geld hergeben. Ist ein jahrelanger Prozess des Lernens, dass man das Bedürfnis, was man verspürt, nicht einfach befriedigen kann, wenn nicht vorher die Geldbörse gezückt wird. Also, die Ökonomie des Geldes, die hat ihre Wirkungen, nämlich genau die. Aber die hat sie nur, weil erstens die Gewalt existiert, die das eingerichtet hat und garantiert, und zweitens die Leute sich daran halten. Es gab mal immer wieder Gelegenheiten, wo man hört, in Amerika, in New York, sei mal der Strom eine ganze Nacht ausgefallen. Was war dann los? Am nächsten Tag waren sämtliche Supermärkte leer und die Kassen auch. Weil selbst die große Staatsgewalt, die die Läden schützt, nichts ausrichten kann ohne Licht. Da merkt man, wie locker oder wie dünn der Respekt vor der Macht des Geldes ist, wenn die Gewalt mal vorübergehend nicht mehr zugucken kann. Das ist eine der wichtigsten Erklärungen, der wichtigsten Aufklärungen, die wir in unserem Buch gebracht haben. Glaubt nicht daran, dass das alles so stummer Zwang der Verhältnisse ist, wie manche Marxisten sagen. Es funktioniert quasi von selbst. Da funktioniert nichts von selbst. Es funktioniert nur durch die dahinterstehende Gewalt. Wenn die allerdings akzeptiert wird, dann gibt es Folgerungen, die die Leute aus der Tatsache ziehen, dass sie nur mit Geld an die Güter rankommen, die es in sich haben. Wenn ich also weiß, im Geld habe ich das Mittel zu allen möglichen Gütern, die ich brauche, meine Bedürfnisse und meine Lüste und sonst wie zu befriedigen, dann brauche ich Geld. Da muss ich mir Geld zum Hauptzweck machen. Und da gibt es Leute, die es so sehr zum Hauptzweck machen, dass sie darüber halb verrückt werden. Geizhals. Die Charaktermaske des Geizhalses entsteht. Der weiß, mit dem Geld kann er alles bewerkstelligen. Aber er weiß auch ein zweites, gibt das aus, ist es weg. Und er kann nichts mehr bewerkstelligen. Deswegen geizt er oft sogar gegen sich selbst. Diese Konsequenzen bis in die psychologische oder psychische Verrücktheiten hinein sind Konsequenzen des Gehorsams gegenüber der Macht des Geldes. Wenn alles gegen Geld verkauft wird, dann habe ich gesagt, dann ist der Zweck der Produktion oder der Waren, die da liegen, ihre Verwandlung in Geld. Der Privateigentümer, die Handelsgesellschaft, der Produzent produziert das Zeug nur und kauft, gibt es nur her, weil er reicher werden will, und zwar in Form von Geld. Auf der anderen Seite sind Kunden, die eben, wie gesagt, nur so weit rankommen, als sie zahlungsfähig sind. Nicht das Bedürfnis, sondern das zahlungsfähige Bedürfnis entscheidet. Jetzt kommt wieder so eine Konsequenz. Wenn man dieser Macht des Geldes gehorsam ist, dann besteht man in der Zwangslage. Was braucht man nicht alles? Und wenn das Brauchen vorbei ist, was könnte man noch alles brauchen und was möchte man darüber hinaus noch haben? Hier der Geldsack oder das Konto, dort die bunte Warenwelt. Man muss sich also bescheiden, einteilen. Die VWL-Professoren sagen dazu, man muss Präferenzen, also Präferenz heißt Auswahl, Vorzug, man muss sagen, was ist mir lieber, was will ich am meisten, was will ich am zweitmeisten, was am 37. meisten und was am 128. meisten. Und da kann man eine Kurve machen, unter gehörigem Missbrauch der Mathematik, kann man es dann auch mathematisch darstellen und ableiten. Was ist die Wahrheit dran? Die Wahrheit heißt ja gar nicht, man bevorzugt was, sondern muss man auf was verzichten. Falls jemand tatsächlich einen Zettel, einen Katalog aufstellen würde, was brauche ich erstens, zweitens, drittens, viertens, siebtens, achtens und so weiter, dann sagt er damit zugleich, und wenn das Geld aus ist, dann muss ich auf achtens, neuntens und zehntens verzichten. Oder muss erstens und zweitens nicht in dem Ausmaß befriedigen, damit siebtens und achtens noch vorkommt. Präferenzkurven sind in Wahrheit Darstellungen einer Verzichtskurve, wenn schon Kurve sein soll. Es gab mal vor ungefähr 18 Jahren einen Teil Deutschlands, der war sozialistisch. Und 1989, 90 ist das Volk dort auf die Straßen gegangen, unter anderem mit der Parole: Kommt die Mark nicht zu mir, gehen wir zu ihr. Mark war damals noch die Währung, der deutsche Mark West, die hatten auch eine Mark. Und von der Mark im Osten haben sie immer mehr, als sie ausgeben konnten. Was haben die eigentlich sich da vorgestellt? Sie haben gesagt, wir brauchen echtes Geld, nicht unser blödes sozialistisches Geld. Haben die nicht gewusst, was im Geld liegt? Wie kann man sich nach so einer Sache sehnen, die einen ausschließt? Ein paar Fehler werden sie schon gemacht haben dabei. Sie haben sich angeschaut, was kann man im Westen alles haben. Da gab es manche Sachen, die gab es im Osten so nicht und nicht so viel, nicht so leicht. Bei Besuchen, Schaufenster, im Fernsehen, Werbung, dann die Westbesucher, meistens arme Tröpfe wie sie selber, aber angegeben wie den 10 nackten Neger, was sie sich alles leisten können, was es alles ihnen gekostet hat, haben sie wahrscheinlich nie dazu gesorgt. Dann noch ein paar Päckchen geschickt, aus dem kleinen Mini-Überfluss, der noch drin war. Und daraus hat ein großer Teil der DDR-Bevölkerung den Schluss gezogen, ja, offenbar muss man D-Mark haben, wenn man an das Zeug rankommen will. Unsere Mark ist kein Schlüssel zu diesen vielen Gegenständen unseres Begehrs. Wir haben ja die Mark Ost, aber mit der können wir nichts anfangen. Einen zweiten Fehlschluss müssen Sie aber auch gemacht haben. Sie müssen dabei vergessen haben, dass man, um an die Waren ranzukommen, auch immer über D-Mark verfügen muss. Sie müssen irgendwie übersehen haben, dass es kein Geldautomaten gibt zu Hause. Oder Goldesel, streck dich und so weiter. Sie müssen übersehen haben, dass da der normale Mensch gar keine unerschöpfliche Geldquelle hat. Wahrscheinlich haben Sie ganz einfach folgenden Fehlschluss gemacht. Na, Arbeit in der DDR war auch immer Hülle und Fülle. Arbeitsplätze, da gab es niemanden mehr dran. Bloß man kriegt für die Arbeitsplätze leider das verkehrte Geld, nämlich Mark Ost. Wir behalten unsere Ostarbeitsplätze, gehen nach Westdeutschland, also vereinigen uns mit Westen, dann kriegen wir dafür D-Mark und schon ist die Sache perfekt. Wir kommen ran an das, was wir brauchen. Was Sie übersehen haben, dass Ihre Arbeitsplätze und Ihre Arbeit und Ihr Lohn unter kapitalistischen Bedingungen unter einer Voraussetzung steht, die im zweiten Punkt vorkommt. Arbeit gibt es im Kapitalismus auch. Arbeitsplätze ebenso sehr. Aber nur unter einer Bedingung. Nicht Kraft Gesetz des Staates, nicht Kraft einer Garantie der Verfassung, Recht auf Arbeit, sondern nur, wenn sich die Arbeit und der Arbeitsplatz, an dem gearbeitet wird, lohnt, umsetzt in Gewinn. Ohne Gewinne geht nichts. Und das ist eine Konsequenz von Geld. Darüber will ich dann reden im zweiten Teil. Dass es nicht etwas so ist, erstens Geld, na, man hat vielleicht etwas zu wenig, immer zu wenig, sondern wir kommen in ein prinzipielles Verhältnis rein. Damit ich als Normalmensch an Geld rankomme, muss ich etwas machen, was ich gar nicht in meiner Hand habe. Ich kann gar nicht dafür sorgen, dass ich die Geldquelle habe. Ich bin abhängig, wovon? Vom Geld anderer. dieser Zirkel, der hat es in sich. Meine Bedürfnisse erneuern sich unaufhörlich und sind immer noch angepeitscht durch allerlei Werbemaßnahmen und Anreize. Aber das Geld nicht automatisch. Ich habe gar keine Mittel in meiner Hand, um das mir herzustellen, damit ich da rankomme ans Geld. Denn die Gesellschaft ist geteilt in welche, die über Produktionsmittel verfügen und in welche, die über keine verfügen. Die zahlungsfähige Nachfrage der Masse, Mensch, der breiten Massen der Menschen, ist beschränkt. Und hört auf in dem Moment, wo es ausgegeben ist. Und ob sich dann das Geld erneuert, liegt nicht in ihrer Macht. Das soll vernünftig sein. Das soll eine Gesellschaft sein, die einerseits alle Springquellen des Reichtums in der Hand hat, aber genau diejenigen, die an den Springquellen des Reichtums arbeiten, kriegen nur in dem Maß, wie es sich lohnt, für diejenigen, die sie einstellen. Und so war der erste Punkt. Geld, alles hat seinen Preis. Ja, will jemand zu den bisher Gesagten was fragen oder erläutern oder zur Diskussion kommen? Ich will nicht warten bis ganz zum Schluss, dann sind alle Fragen vergessen. Wenn jetzt dazu Fragen aufkommen, dann schleiche ich doch gleich mal ein. Denk mal, wenn es heißt, die Privatproduzenten werfen Waren auf den Markt, habe ich vorhin gesagt, und da arbeiten ja auch welche, und es stellt sich raus, was nicht verkäuflich ist, wird nicht verteilt, sondern weggeschmissen. Was für eine Vergeudung das ist. Wenn Professoren sagen, Geld sei ein wunderbares Mittel, Konsumenten und Produzenten zusammenzubringen, Nachfrage und Anbieter zu verknüpfen, ohne dass es irgendjemand plant. Ganz von selber, durch einen Automatismus, der Adam Smith, einer der ersten Theoretiker, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie der Markt funktioniert, das hat dazu gesagt, die unsichtbare Hand, the invisible hand. Eine unsichtbare Hand verknüpft alle Bedürfnisse und Güter. Und was ist der Aufwand dafür, den man treiben muss? Jeder produziert drauf los. Die Leute kommen an das, was sie brauchen, nur wenn sie über Geld verfügen. Was nicht verkäuflich ist, hat seinen Zweck verfehlt, verschwindet, wird weggeschmissen. Ausnahmen besteht die Regel. Natürlich sind reiche Leute dann auch manchmal philanthropisch. Muss sich halt leisten können, nachdem er andere Leute für die Arbeit verwendet hat, kann man dann natürlich anfangen zu sagen, so, und da gibt es ein paar Leute, die liegen auf der Straße, also als Konsequenz, sie kommen an nichts, sie haben kein Geld, und denen gebe ich dann die Brosamen, die übrig geblieben sind. Aber wehe, da schmuggeln sich die Falschen dazwischen. Es gibt ja mittlerweile in allen größeren Städten Deutschlands so Tafeln, wo arme Leute sich anmelden können. Und die Bedingung dafür ist, man muss arm sein. Man muss es beweisen können, arm zu sein. Normalerweise kommt man mit Geld an die Ware und dort kommt man nur an die Ware, wenn man beweisen kann, dass man keins hat. Vielleicht noch ein Punkt zur Erläuterung der Unvernunft. Jeder produziert für sich drauf los. Wie viel soll er, kann er eigentlich verlangen dafür? Wie teuer soll eigentlich die Ware sein? Na gut, vermutlich würde er sagen, es muss halt ein Gewinn rausspringen, sonst macht er es nicht. Wir werden im zweiten Punkt auch gleich sehen, wie er es macht. Bloß, was ist, wenn der Markt, wenn die Zahlungsfähigkeit zu gering ist? Dann kann er sich seinen ganzen schönen geplanten Preis sonst wo hinschreiben, er macht Verlust. Und die Arbeiter, die ihn beschäftigt haben, haben wie gesagt ihre Zeit vergeudet für nichts. Für einen Abfalleimer. Aber reden wir noch von dem Anbieter, der Privatproduzent, der privat plant, ich will den Markt ausnehmen, das Geld des Marktes auf mich ziehen und dafür kriegen sie Ware. Und das machen alle anderen. Sie merken erst auf dem Markt, ob sie überhaupt geldwerte Arbeit verwendet haben. Ob sie überhaupt geldwerte waren und in welchem Ausmaß sie angeboten haben. Sie müssen also sich eine Konkurrenz begeben. Und manche sagen immer, naja, das mit dem Geld ist doch eine schöne Sache, da kann man doch alles schön verteilen, ohne große Verwalterei und ohne was ich was alles, Umstände. Das Problem liegt vielleicht in der Konkurrenz. Vielleicht könnte man das Geld ohne Konkurrenz nehmen. Tja, die Konkurrenz ist die Konsequenz davon, dass jeder privat für sich produziert und dann die zahlungsfähige Nachfrage der Gesellschaft, der Leute, den Geldbeutel der Leute, als das Mittel betrachtet, reicher zu werden. Und im Geldbeutel ist, wie gesagt, immer nur eine beschränkte Summe drin. Also er muss die Absicht, mit dem Verkauf der Waren an Geld zu kommen, Geld aufzuhäufen, zu akkumulieren, muss in der Form der Konkurrenz stattfinden. Es hat nichts zu tun damit, dass die Leute streitsüchtig wären oder geldgierig oder ich weiß sonst nicht, welche Vorwürfe man ihnen gern macht. Gehässig gegeneinander, sich betrügen natürlich auch. Das sind Konsequenzen der Privatproduktion. Konsequenzen dieses durch den Staat eingerichteten Verhältnisses, alles soll über das Geld gehen. Jedes Eigentum kann übertragen werden. Jedes. Das ist nicht davon ausgenommen. Aber nur mittels Geld. Da wendet sich der Gast mit Grausen. Also dazu keine weiteren Fragen, dann machen wir Punkt 2. Der letzte Satz hat geheißen vom Punkt 1, Bereicherung auf der einen Seite beruht auf Ausschluss vom Reichtum auf der anderen. Das ernst zu nehmen. Denn reich werden die Menschen, die ihre Waren anbieten und ihren Sack voll Geld dafür kriegen, nur wenn die anderen prinzipiell ausgeschlossen sind davon. Also teilt sich die Gesellschaft auf in welche, die über Geld verfügen und welche, die Geld einsammeln. Welche, die Geld ausgeben und immer ärmer werden dabei. Nicht einfach viel wenig ist der Witz. Man denkt immer, arm ist, wenn man ganz wenig Geld hat. Entscheidend ist, ob man immer wieder neues Geld kriegt oder ob man durch die Verkaufsakte, ökonomischen Transaktionen, ob man durch die reicher wird oder ärmer. Das ist der Begriff, der erste Begriff von Armut in unserer Gesellschaft. Zweitens Geld und seine produktive Vermehrung. Der Schluss von Punkt 1 war also, der Staat gestattet allen Bürgern, das Eigentum anderer zu erwerben und er gestattet auch jedem Bürger, sein Eigentum anderen anzubieten, wenn er das gegen Geld macht. Damit aber brauchst nicht bloß, was schon erwähnt wurde, eine Staatsgewalt, die das regelt mit Gesetzen, eine Staatsgewalt, die durchsetzt mit Polizisten und Gerichten, eine Staatsgewalt, die aufpasst, eine Staatsgewalt, die ihre Bürger kontrolliert. So, damit ist auch festgelegt, jeder muss sich um Geld kümmern. Bloß, wie macht man denn das, wenn man keins hat? Er verpflichtet seine gesamte Gesellschaft durch diese Lizenz, kauft und verkauft, was er wollt. Verpflichtet er die ganze Gesellschaft darauf, Geld zu verdienen. Verpflichtet alle. Bloß bei einem Teil der Bevölkerung fällt diese Pflicht, Geld zu verdienen, zusammen mit ihrem Interesse, ihren Reichtum, den sie schon haben, zu vermehren. Beim anderen fällt die Verpflichtung, Geld zu verdienen, zusammen mit dem Unvermögen, dieses selbst zu organisieren. Sie haben es nicht in der Hand. So, die zweite These heißt, Geld und seine produktive Vermehrung. Ohne Gewinne geht nichts. Das Geld als Reichtum im Privathand bestimmt den gültigen Produktionszweck, seine Vermehrung, und stiftet ein gegensätzliches Produktionsverhältnis. Es scheidet Geldbesitzer als Unternehmer, die für Geld arbeiten lassen, von Lohnarbeitern, die sich gegen Bezahlung anwenden lassen. Es fungiert so als Kapital, das sich vermehrt. Das heißt, es ist vergegenständliches Kommando über die lebendige Arbeit und sichert sich die Aneignung von deren Ergebnissen. Wie kommt der Mensch zu Geld? Ist kein Geheimnis. Das haben wir im Buch nicht neu aufgeschrieben. Das weiß jeder. Er muss arbeiten. Aber was vielleicht nicht jeder weiß, wenn man arbeiten muss, um an Geld ranzukommen, dann bleibt das nicht ohne Auswirkungen auf die Art, wie man arbeitet. Das kommt daher, weil die Arbeit ja bloß dann verrichtet wird, man hat ja selber die Mittel nicht, weder Produktionsmittel noch Geld für den Einkauf von Rohstoffen, weil die Arbeit nur verrichtet wird, wenn sie für denjenigen, der die Produktionsmittel besitzt und der Geld hat, um Rohstoffe einzukaufen, wenn sie für den zwei Wirkungen hat. Erstens, das Produkt der Arbeit muss ihm gehören, dem, der den Produktionsprozess organisiert. Und zweitens, das Produkt, was ihm dadurch am Schluss des Produktionsprozesses zusteht, muss mehr Wert beinhalten, als die Arbeit gekostet hat, die derjenige oder diejenigen, die derjenigen bezahlen musste, die für ihn arbeiten. Der Überschuss, auf den kommt es an. Das will organisiert sein. Was zählt dann an der Arbeit? Sie muss die Eigenschaft haben, mehr produktiver zu sein für den Kapitalisten, als sie ihn kostet. Wie das stattfindet, ist ganz und gar seine Sache. Also vom Geld her, wir kommen ja vom Geld. Das Geld, was der Kapitalist dem Arbeiter bezahlt, hat folgende Wirkung. Er zahlt eine bestimmte Zeit, in der der Mensch bei ihm ist. Er kann aber unmöglich die ganze Zeit bezahlen. Sonst käme ja den Wert, der in der Zeit produziert wird, Sonst würde der Kapitalist ja nur die Mühe machen, das Geld erst in Form von Rohstoffen und Produktionsprozess zu verwandeln und Arbeitskraft. Und zum Schluss ist er genauso reich wie am Anfang. Er muss die Arbeit so organisieren, die Arbeitszeit so organisieren, dass am Schluss ein größerer Wert rauskommt, als er dafür aufgewendet hat, als in Form von Löhnen. Es zählt also die Austauschbarkeit, und zwar die Austauschbarkeit gegen mehr. Woran wird es gemessen? Ja, eine Gesellschaft, die sich emanzipiert hat von der Natur, wo alles mit Maschinen passiert, also viele Anstrengungen, die in früheren Zeiten nötig waren, um was zu produzieren, durch die Maschine erledigt werden. In der viele Mühen, die früher ein paar wenige für sich, jeder für sich machen mussten, werden arbeitsteilig organisiert, eine ungeheure Freiheit gegenüber der Natur. Und doch zählt an dieser Arbeit nichts weiter, als ob sie mehr Wert schafft, als sie kostet. Sie steht unter keinem anderen Gesichtspunkt von dem Unternehmer, als es muss mehr rauskommen für ihn. Dafür wendet er Kapital auf, Geld auf. Er kauft produktivere Maschinen. Man merkt gleich, was das für Konsequenzen hat. Er kauft produktivere Maschinen. Was ist die Wirkung der produktiveren Maschinen? Pro Zeiteinheit kommt mehr raus. Jetzt hat der Unternehmer mit dem Geld die Arbeitszeit gekauft, die Verfügung über die Arbeitszeit genauer gesagt. Er hat sich das Recht gekauft, 7, 8, 9, 10 Stunden, je nachdem wie lange die Arbeitszeit ausgemacht ist, zu bestimmen, was in diesen Zeiten der Zeit passiert. Das heißt, wie seine Angestellten und Arbeiter arbeiten müssen, mit welchen Mitteln, mit welchen Maschinen und so weiter. Alles von ihm. Der Zweck wird von ihm bestimmt. Alles das wird durch das Geld gekauft. Man kann auch sagen, mit dem, dass der Unternehmer über Geld verfügt und der Arbeiter Geld braucht, weil er ja im nächsten Monat wieder leben will, hat er, das ist das Wort Kommando, das Kommando darüber, dass der Mann überhaupt antritt. Er muss ihn nicht mit der Peitsche in die Fabrik reintreiben. Der kommt von ganz von selber, weil er Geld braucht. Steht ein Schild dort, hier werden Arbeiter gebraucht, da stehen sofort 10, 100, 50 Leute. Meistens werden heute keine Schilder mehr vor die Fabrik gestellt, sondern im Internet kann man es machen oder beim Arbeitsamt. Da stehen sofort 10, 20, 30, 100.000 Leute und wollen das haben. Die Not, dass der Geldbeutel leer wird durch jeden Verkauf von Gütern, wie wir es im ersten Kapitel besprochen haben, treibt die Leute ganz von selber dazu, sich das anzutun, unter dem Kommando des Geldes, alles zu machen, was der Unternehmer von ihm verlangt. Zum Beispiel die Verrücktheit zu begehen, produktiver zu arbeiten an der Maschine, und was ist dann? Dann könnte man doch sagen, in einer vernünftigen Gesellschaft, ach, pro Zeiteinheit wird mehr hergestellt. Gibt es noch Bedarf dran? Dann kann man den Bedarf der Leute schnell erledigen und dann, wenn er erledigt ist, kann man ein paar zurückdrehen, ein paar Grade, ein paar Stunden. Dann kann man Arbeitszeit verkürzen. Könnte man. Aber hier, unter dem Kommando des Geldes, kommt es ja darauf an, das Geld zu vermehren. Also kann man das nicht. Will man auch nicht, denn der Zweck ist ja, Geld vermehren. Jetzt kommt, er will es nicht. Das liegt auf der Hand. Aber er muss es auch. Warum? Weil der andere, der Konkurrent, genauso denkt wie er. Er will seine Ware auf dem Markt loswerden, der andere. Wie? Indem er die Produktivität erhöht, dann kann er nämlich mehr Waren auf dem Markt tun. Und mit der Nebenwirkung, die anderen schlechter ausschauen lassen. Warum? Er hat ja nicht bloß den Vorteil, dass er mehr Waren produziert pro Zeit, das heißt auch, die Löhne, die er bezahlt hat pro Stunde, da kommt mehr Ware raus. Das heißt, der Preis für die Waren sinkt. Für ihn höchstpersönlich. Seine Kosten sind gesunken. Aber es geht ja die anderen nichts an. Er muss ja nicht das an Lohnsenkung weitergeben, was das als Preissenkung weitergeben, was die Ergiebigkeit der Arbeit pro Stunde mehr erbringt. Er muss ja bloß billiger anbieten als der Konkurrent. Was macht er da? Er vermasselt den Konkurrenten den Umsatz, indem er ihm Umsatz entreißt. Dadurch, dass bei ihm billiger gearbeitet wird. Zweitens, wir haben vorhin gesagt, man könnte doch durch produktive Arbeit leichter arbeiten, weniger arbeiten. Arbeitszeit verkürzen kann er nicht, denn die Arbeit hat ja jetzt den Zweck, den Konkurrenten zu erledigen. Ist er dabei erfolgreich, dann ist der Konkurrent, bleibt der Konkurrent auf unverkäuflicher Ware sitzen, er macht Verluste. Er muss im schlimmsten Fall sogar seinen Laden schließen oder zumindest Teile davon schließen. Und er wird die Leute, die jetzt keine gewinnbringende Arbeit mehr haben, denn das hat der erste Kapitalist hingekriegt mit seiner Erhöhung der Produktivität, dass deren Arbeit nicht mehr produktiv, nicht mehr gewinnträchtig ist. Gebraucht werden können die Waren immer noch, wohlgemerkt. Aber sie haben keinen Gewinn mehr. Also hat er die Wirkung, dort Leute außer Lohn und Brot zu setzen. Es gibt Arbeitszeitverkürzung, aber ganz komische. Die einen arbeiten weiter voll Stoff und die anderen gar nicht mehr. Nicht bloß das, wenn er die Produktivität erhöht bei seinem Betrieb, kann er sogar mit weniger Arbeitern mehr und günstiger herstellen. Auch bei ihm gibt es weniger Arbeit, Bedarf nach Arbeitskräften. Auch bei ihm sinkt die Zahl der Arbeiter, die sich für ihn lohnen. Und die restlichen, den kann er sagen, so, ihr habt bis jetzt die Lohngruppe so und so gehabt. Erstens, viel von der Arbeit, die ihr bisher gehabt habt, steht in der Lohngruppe so drin, mit der Gewerkschaft ausgemacht, glaube ich, im Kopf, wegen Hand, wegen Gedüftel und so weiter. Gedüftel fällt weg, ist eine Maschine, Kopf fällt sowieso weg. Bleibt bloß noch ein paar Handgriffe und zugucken. Zugucken ist viel billiger als was Gescheites machen. Also sinkt der Lohn. Und die Leute müssen sich es auch noch glatt gefallen lassen. Warum? Weil bei der Konkurrenz Leute überflüssig geworden sind. Auch bei ihm. Es gibt doch Ersatzleute. Mit der Erhöhung der Produktivität hat der Kapitalist nicht bloß den Preis, die Preisbestandteile für seine Waren gesenkt, um seinen Gewinn zu erhöhen. Er hat auch zugleich noch überflüssige Leute erzeugt, die es ihm ermöglicht, Folgendes zu machen. Jetzt kommt das Härteste bei dieser Art zu arbeiten, was für den Arbeiter und den Angestellten Lebensunterhalt ist. Geld nämlich zum Lebensunterhalt ist für den Unternehmer Kost. Und damit sind wir bei einem Widerspruch angelangt, der ist nicht mehr versöhnbar. Jeder Euro, jede Mark oder jeder Franc oder was immer die Währung gewesen sein mag, jedes Geld, was er den Arbeitern nicht bezahlt, wandert bei ihm auf das Gewinnkonto. Umgekehrt, jeden Euro, den die Arbeiter irgendwie herausholen können, zum Beispiel durch Streiks, ist ein Abzug vom Gewinn. Das ist ein Gegensatz zwischen den beiden, jetzt durch die Verfügung der Unternehmer mittels Geldes über die Arbeit, ist ein Gegensatz, der ist nicht auflösbar, der ist nicht kompromissfähig, weil auf der einen Seite immer, ja, Kompromiss kommt schon raus, aber der Kompromiss heißt, dann muss ich auf was verzichten als Arbeiter, woraus mir doch angekommen ist. Ich habe doch nicht gearbeitet, um mich zu verwirklichen, ich habe doch gearbeitet, um Geld zu kriegen. Anstrengung, der Aufwand ist das, was die wertschaffende Quelle ist, die die Waren verkaufsfähig macht, den Unternehmer befähigt, seine Ware umzusetzen in Geld, zu akkumulieren, reicher zu werden. Das Mittel dafür war, sich die Verfügung der Arbeitszeit von anderen Leuten, die über keine Geldquelle verfügen, keine Produktionsmittel zu kaufen und nach freiem Ermessen und freier Kalkulation die Arbeit so zu gestalten, dass für ihn die Kasse stimmt und auf der anderen Seite Armut bleibt. Armut, sage ich jetzt. Ein neuer Begriff von Armut. Vorhin hat es geheißen, Armut ist derjenige, der über keine Geldquelle verfügt. Reich ist derjenige, der über Produktionsmittel, also eine Geldquelle verfügt. Armut heißt jetzt, man schuftet sein Leben lang. Man stellt viele Produkte her oder Teile von Produkten, als Kollektiv das ganze Produkt. Den ganzen Reichtum, der in der Gesellschaft verkaufbar ist, stellt man selber her, aber er gehört einem nicht. Er gehört durch die Lohnzahlung dem Unternehmer. Ausgemacht war ja nur, ich zahle dir 6, 7, 8, 9 Stunden pro Tag oder 40 die Woche oder 37 oder was immer. Damit ist der Kontrakt erfüllt. Alles andere geht dich nichts an. Weder wie gearbeitet wird, geht dich nichts an, obwohl es ihn kaputt macht, die Arbeit. Er kann nicht sagen, ich schaffe die Arbeit nicht, ich brauche mal eine Pause. Nein, er muss die Pause nehmen, die verordnet ist. Und wenn er es nicht aushält, kann er ja gehen. Es gibt genügend andere. Der Kontrakt ist erfüllt, er hat keine Bestimmung über die Arbeit. Der Kontrakt ist erfüllt und hat keine Bestimmung über das Produkt. Ja, er hat noch nicht mal die Geldsumme, die nötig ist, um sein eigenes Produkt zu kaufen. Warum? Der Lohn ist ja immer geringer als der neu hergestellte Wert. Das war aber der Zweck der Sache, die Arbeitszeit zu kaufen, um in der Zeit mehr Wert herzustellen, als man den bezahlt. Armut heißt also, sich immer entfernen zu müssen von dem, was man selber produziert. Keinen Zugriff zu haben. Dauernd Reichtum zu machen, am schönsten ist zu sehen, aber das ist gewissermaßen bloß anschaulich bei Leuten, die Porsches herstellen. Oder solche Luxusautos. Die sehen die nur von außen. Oder wenn sie als Probefahrer sind, nachher zum Einfahren. Das ist außerhalb ihrer Reichweite. Da ist es unmittelbar ein Produkt auszumachen, aber auch Leute, die Nahrungsmittel herstellen, die sie selber dann kaufen im Supermarkt, oder Leute, die normale Autos also für Normalmenschen kaufen, sie kriegen immer weniger, als was sie produziert haben. Armut ist also Ausschluss vom Produkt. Warum macht man das mit? Auch die Frage muss man wieder stellen, wie vorhin beim Geld. Warum hält man sich dran? Beim Geld haben wir vorhin gehabt, warum hält man sich dran zu bezahlen und holt es einfach raus? Warum macht man das mit? Einerseits die Not, aber zweiterseits, weil auch hier schon wieder die Gewalt des Staates dafür sorgt, dass einer, der eigentumslos ist, eigentumslos bleibt. Wie? Er muss gar nichts Besonderes weiter tun, als bloß in die Arbeit zu gehen, gegen Lohn zu arbeiten, den Lohn auszugeben. Und dann bleibt genau das gleiche Verhältnis erhalten, mit dem die Sache angefangen hat. Er hat am Anfang nichts und am Schluss nichts. Und dazwischen hat er dauernd gearbeitet. Wenn man sich also daran hält, dann reproduziert das Geld tatsächlich die ganze gesellschaftliche Teilung in Leute, Besitzer von Produktionsmitteln, und Leute, die keine Besitzer sind, die immer bloß arbeiten müssen, selbst dann arbeiten müssten, wenn sie nicht dürfen, weil nicht gewinnträchtig, nicht gewinnbringend. So tut das Geld seine wundersame Wirksamkeit, die Scheidung der Gesellschaft in Reich und Arm. Aber die Voraussetzung ist schon wieder ein Staatsapparat, seine Gesetze, seine Gewalt, ein Riesentross von Polizei, von Justiz, von Verwaltungsbeamten, aber nicht bloß das. Leute kriegen nur dann Geld, wenn sie arbeiten. Arbeiten kriegen sie nur, wenn die Arbeit Gewinn bringt. Was ist, wenn sie krank werden? Können sie nicht arbeiten, also auch nicht gewinnbringend arbeiten, also kein Geld. Was ist, wenn sie alt werden und nicht mehr arbeiten können? Dasselbe. Was ist, wenn der Unternehmer sagt, Durch meine produktivere Arbeit, die ich jetzt hier arbeiten lasse, brauche ich weniger von euch. Ihr seid alle so fleißig durch meine guten Maschinen, dass ich einfach von 100 Arbeitern bloß noch 70 brauche. Also entlassen. Unbrauchbare Arbeit. Nicht, dass die nichts könnten, unbrauchbar deswegen, weil nicht gewinnbringend. Also braucht daneben, neben dem ganzen, was wir gehabt haben, Justiz und so weiter, die aufpassen, dass das Eigentumsrecht nicht verletzt wird, eine riesen Abteilung des Staates, die sich euphemistisch nennt Sozialstaat. Da wo der Staat neben dem Gewaltstaat, wo er als Justiz unterwegs ist und als Polizei, seine soziale Ader zeigt und armen Teufeln Geld gibt, ja woher eigentlich? In Wahrheit Geld, was er vorher eingesammelt hat von denen, indem er sie dazu gezwungen hat, einen Teil des Lohnes ihm oder den von ihm eingerichteten Kassen zu überlassen. Und dann entscheidet nicht das Kollektiv derer, die da ausgenommen worden sind mit Beiträgen, wie man das ausgibt, sondern der Staat durch sein Gesetz. Diese ganze Sozialbürokratie, der ganze Staatshaushalt, der bei uns in Deutschland ungefähr ein Drittel des gesamten Bundeshaushalts ausmacht, ist eine Konsequenz dieser Armut. Widrigenfalls würden die Leute verrecken, wenn sie keine Arbeit haben. Aber es wäre auch nicht so ganz gut für die Reichtums, für die Reichen, denn die brauchen die Leute ja auch, wenn sie wieder gesund sind. Die brauchen ja die Leute, wenn die Konjunktur anspringt und sie neue Arbeitskräfte brauchen oder alte Arbeitskräfte wieder brauchen. Sie brauchen neu ausgebildete, umgeschulte Arbeitskräfte, wenn sie die alten Arbeiten abgeschafft haben und neue Qualifikationen brauchen. Sie brauchen für ihr Geschäft diese Abteilung des Staates, die zunächst mal so ausschaut, wie nett ist der heutige Staat. Nicht mehr so wie der alte, frühneuzeitliche Staat, wo es lauter arbeitslose Bäcker gibt, die verhungern, lauter arbeitslose Bauern, die in den Slums der Städte sich sammeln und so weiter, über die dann Romane noch und noch geschrieben worden sind von berühmten französischen, deutschen und englischen Schriftstellern über das Elend. Sondern der heutige Staat ist ja so nobel und macht was für die. Er hält sie am Leben. Er ist soziale Marktwirtschaft. Aber warum? Er hält sie als Reichtumsquelle. Und das spürt dann auch jeder, der von diesem Sozialstaat abhängt. Dass er nicht erhalten wird als Subjekt, der irgendwas will, der irgendwelche Zwecke auf dieser Welt hat, der glücklich sein will, der, ich weiß nicht, was sonst alles, sich vielleicht bloß einfach normal ernähren und normal kleiden will. Er wird erhalten als jemand, der spüren muss, dass er keine gewinnbringende Quelle gerade ist. Dass seine Arbeit gerade keinen Gewinn erzeugt. Das spürt er dann daran, dass er bloß 425 Euro kriegt pro Monat, wenn er Alk 2 hat. Dass er vorher einen Lohn, ein Alk 1 gibt, ein Jahr lang, wehe, du kriegst in der Zeit keine neue Arbeit, dann fliegst du auf Alk 2 runter. Es wird ihm dauernd spüren gelassen, dass er nur nichts weiter da ist auf der Welt, als Reichtumsquelle zu sein. Es gibt immer noch Leute, die Montagsdemonstrationen machen gegen Alk 2 und sagen, es sei eine Schande. Mag ja sein, dass es eine Schande ist. Aber es ist eine systemnotwendige Schande. Wenn die Leute dafür da sind, Reichtumsquelle zu sein, dann wäre es ja systemwidrig, wenn einfach dann, wenn sie keine gewinnbringende Arbeit mehr bringen dürfen oder nicht gebraucht werden für gewinnbringende Arbeit, wenn das Geld einfach so reinschieben würde. Weil da würde sich doch sofort das ganze Proletariat aus der Firma begeben und bei der Kasse anstellen und sagen, aha, da gibt es umsonst, ohne Arbeit. Das ist eine Notwendigkeit der Geldvermehrung, dass so umgesprungen wird mit denen, die arbeiten, wie vorhin besprochen. Alle Früchte der Arbeit, alle Erleichterungen der Arbeit fallen dem Eigentümer zugute. Und zweitens, umgesprungen mit denen, die noch nicht mal einen Arbeitsplatz haben, denen dann gezeigt wird, schlimmer als zu arbeiten im Kapitalismus ist keine Arbeit zu haben. So schlimm, dass Politiker mehr Parole hausieren gehen und Stimmen werben, die sagen, Hauptsache Arbeit. Und offenbar auch Stimmen dafür kriegen und nicht etwa, bei dir piepst doch, ich brauche doch nicht Arbeit, ich brauche doch Geld. Hauptsache Geld. Und selbst das wäre eine schlechte Parole. Hauptsächlich Güter für meine Bedürfnisse. Das ist die richtige Parole. Denkt an Kapitel 1. Alles hat seinen Preis. Nur weil alles seinen Preis hat, kommt es dazu, dass man Arbeit braucht und allmählich dann vergisst, dass man die Arbeit braucht oder vergessen soll fürs Leben. Dass die Arbeit in einer anderen Weise organisiert ist, die es einem abgewöhnt, dauernd zu fragen, lohnt sich das für mich, nicht bloß für die Kasse des Unternehmers. Soweit der Punkt 2, Geld und seine produktive Vermehrung. Keine Fragen? Zum Beispiel gibt es da immer die Frage, die sich oft erhebt, liegt es vielleicht an der Gier der Privateigentümer? Muss denn das sein? Lässt sich sowas nicht auch glimpflicher organisieren? Lässt sich das auch sozialer machen? Erste Antwort, sozial wird es ja gemacht. Sozial in dem Sinne, die Leute als Reichtumsquellen für die Gesellschaft zu erhalten, das ist die soziale Tat. Die erscheint als Vorteil nur, wenn man sie vergleicht mit Charles Dickens Zeiten, wo der Staat es noch nicht bemerkt hat, dass die Pflege der Reichtumsquelle Bedingung dafür ist, dass die Reichtumsquelle erhalten bleibt. Zweitens, lässt sich die Sache besser gestalten zugunsten derer, die arbeiten? Lässt sich, aber das setzt was voraus. So wie die Unternehmer jeden Einzelnen einstellen und jeden Einzelnen konfrontieren damit, dass genügend Ersatzlose für ihre Arbeit zur Verfügung stehen. Daraus muss man den richtigen Schluss ziehen. Der Schluss, zu dem ein Unternehmer bringen will, ist, nimm den Lohn, den ich dir biete. Dann hört man sich um, was ist denn da ungefähr üblich in dem Betrieb? Und dann ist man schön bescheiden und sagt nicht etwa, nein, ich hätte ungefähr, meine Vorstellung geht eigentlich ins Doppelte. Das kann man sich bloß in bestimmten Etagen leisten, wo man eigentlich bezahlter Unternehmer ist. Die können so hart verhandeln. Der Schluss, den man der Unternehmer nahelegt durch den Verweis auf die Arbeitslosen, heißt, sei bescheiden. Nimm das, was ich dir gebe, sei froh, dass du wenigstens das kriegst. Wenn der aber immer auf die Arbeitslosen verweist und sagt, da schau, die gibt doch die anderen. Vielleicht muss er gar nicht mehr verweisen, man kennt sie ja, man weiß es doch, dass es die Ersatzlose gibt. Dann folgt daraus, ja, das Mittel müsst ihr ihm nehmen, dass er immer auf die anderen verweisen kann. Jeder Einzelne schafft es nicht. Aber wenn man gemeinsam die Dienste verweigert, dann lässt sich zumindest mal der Lohn, der Anteil an dem erzeugten neuen Wert, etwas günstiger gestalten. Siehe GDL, Gewerkschaft der Lokomotivführer. Die haben den Schluss gezogen. Wenn wir unsere Dienste gemeinsam verweigern, dann können wir mal schauen, wie viel mehr Geld wir rausholen. Jetzt müssen Sie es mal endlich machen. Jetzt haben Sie das sogar durchgeklappt und streiken überhaupt nicht. Aber das ist genau der richtige Übergang. Wenn man davon nicht leben kann oder nicht ausreichend leben kann, dann muss man gemeinsam die Arbeitskraft verweigern. Dann muss man ernst nehmen, dass das Geld bei denen, die Produktionsmittel besitzen und bei denen, die keine besitzen, tatsächlich einen Gegensatz hervorbringt, den man nur bestehen kann, wenn man kämpft. Da gibt es keinen Vertreter, der für einen das macht. Man muss das Gegenüber damit erpressen, dass sein Zweck, Gewinn zu erzielen, abhängt von der Bereitschaft, es für ihn zu machen. Das hat einen Haken. Darin liegt auch die Schranke des Zusammenhaltens oder des Verweigerns von Arbeit. Man verweigert die Arbeit ja nicht, um reich zu werden, sondern um ein bisschen mehr für die Leistung zu kriegen und dann geht es wieder weiter mit der Leistung. Dann steckt man wieder drin in der Mühle und muss tatsächlich bei der Frage, wie viel man fordert, bedenken, Gewinn muss für den Burschen schon noch rauskommen. Muss bedenken, dass wenn man weiter von ihm leben will, weiter von Lohnarbeit leben will, eine Verrücktheit begehen muss, die darin besteht, sich seinen Kopf zu zerbrechen, wie viel er wohl, wie viel wohl drin ist. Daraus folgt natürlich schon noch ein anderer Schluss auch. Das heißt, in diesem Verhältnis ist eine echte Verbesserung des Lebens derer, die arbeiten müssen, einfach nicht drin. Ja. Ja, noch dazu Fragen? Punkte über Kredit. Ohne Gewinne geht's nicht. Läuft nichts. Ein Deckenunternehmer, das bei dieser Gewinnproduktion immer wieder Geld nötig wäre, um jetzt die Produktion auszuweiten, aber nicht vorhanden, weil sie warten müssen, bis die Ware, die produziert ist, verkauft ist. Dabei müssten Sie jetzt die neue Maschine kaufen, um beim Konkurrenten dazu vor zu Augen zu führen, dass er ausgespielt hat, dass er als Konkurrent versagt hat. Jetzt bräuchten Sie das Kapital, um die produktivere Maschine zu haben, um den vom Markt zu fegen. Zweitens entdecken Sie mitten in Ihrer Produktion und Verkauf der Produktion. Da kommt da mal Geld zurück, da kommt da Geld zurück. Da haben Sie einen englischen Namen dafür, der heißt Cashflow. Also in die Kasse fließt da ein Geld und ein Teil des Geldes wird verwendet, aber es bleibt auch Geld liegen. Die Maschinen haben Sie gerade erst gekauft worden, der für den Rückfluss, der für die Wiedererneuerung der Maschinen vorgesehener Geldbestandteil fließt in die Kasse und bleibt da einfach liegen. Vermehrt sich nicht. Dauert 3-4 Jahre, bis man die neue Maschine braucht oder vielleicht sogar noch länger. Also einerseits, man könnte loslegen mit einer neueren, mit einer besseren, mit einer größeren Produktionsmaschinerie, wenn man nicht warten müsste, bis die Ware verkauft ist. Und umgekehrt, mit Geld, mit dem man gar nichts anfangen kann, weil es zwar schon reingeflossen ist, aber gar nicht gebraucht wird, man will jetzt gar noch nicht erweitern. Man sieht doch keine Marktlücke oder keine Gelegenheit am Markt. Jetzt erstmal zurücklegen. Aber es hat einen Nachteil, da hat man Geld und es vermehrt sich nicht. Eine feine Angelegenheit, wenn man die Ware gar nicht erst verkaufen müsste oder nicht so lange warten müsste, sondern jetzt schon loslegen könnte, den neuen Produktionsprozess, den verbesserten oder erweiterten Produktionsprozess anzufangen. Und siehe da gibt es Leute, bei denen liefern alle möglichen Menschen, die Geld gar nicht brauchen zum Einkaufen oder zum Investieren ihr Geld ab. Das sind diejenigen, die auch die ganzen Transaktionen organisieren, die ganz normalen Transaktionen. Geld verkauft, am Abend kommt das Geldabholauto, wird in die Bank getragen, gefahren, streng bewacht und so weiter. Die verfügen dauernd über Geld. Die Institutionen kennt jeder, Banken. Sie organisieren den ganz normalen Geldumlauf. Sie verfügen dauernd über einen Geldsatz, Schatz, den Sie eigentlich gerade nicht brauchen. Sie haben mit dem Geld die Macht, haben wir gesagt. Geld ist Macht. Verfügung über Arbeit, Verfügung über Ware. Sie hätten die Macht, den Kapitalisten bei seinen Planungen den Markt mit noch mehr Ware voll zu machen, mit moderneren Maschinen zu arbeiten. Sie hätten das Geld, was der braucht. Umgekehrt, das Geld, was er gerade nicht braucht, kann er dorthin tun. Und was bewirkt die Bank, wenn er es dorthin tut? Es wird mehr, ohne dass er den ganzen mühsamen Prozess der Produktion absolvieren muss. Es wird ganz von selber mehr. Wie? Indem die Bank das Geld, was bei ihr dauernd eintrifft, liegen bleibt. Nur ein Teil wird wirklich für aktuelle Transaktionen gebraucht, indem sie das Geld zu dem macht, was es eigentlich sein soll, nämlich vermehren. Zweitens hat geheißen, Geld ist dazu da, ist zu vermehren. Wie geht das? Man macht aus dem Geld was ganz Komisches, macht Geld selber zur Ware. Man verkauft Geld. Wie geht denn das? Naja, die Bank hat das Geld übrig, das braucht sie gar nicht. Schenken kann man ja nicht verschenken, also dem das einfach geben. Man kann ihm das Geld, aber muss ihm Geld geben, weil der Produzent, der Kapitalist, der könnte jetzt besser mehr produzieren. Man glaubt ihm auch, dass er es kann. Also macht man folgenden Kunstgriff. Der Kapitalist kriegt das Geld und kann damit loslegen, kann damit gewinnträchtig produzieren. In seinem Interesse, das macht er wirklich, zur Liebe der Bank. Da will er was davon haben. Aber die Bank sagt, die Tatsache, dass du das Geld jetzt kriegst und jetzt loslegen kannst und profitabler produzieren kannst als vorher, da will ich einen Anteil davon. Und dieser Anteil, den ich davon haben will, das ist der Preis, den ich verlange dafür, dass du jetzt schon mit Geld arbeiten kannst, was dir gar nicht gehört. Geld kriegt einen Preis, Geld wird zur Ware und der lateinische oder aus dem Lateinischen stammende Name dafür heißt Kredit. Im Kredit wird gewissermaßen das Ideal des Geldes wahr. Jemand gibt jemand Geld, am anderen Geld und regelmäßig fließt aufs Konto Geld zurück. Teils Zinsen, also Vermehrung, der muss ja mehr zurückgeben, als er ursprünglich bezahlt bekommen hat. Und zweitens natürlich die Stammsumme selber. Man bleibt nämlich Eigentümer des Geldes, was man verliehen hat. Und es zeigt sich während des Kreditverhältnisses so, dass man dauernd sein Reichtum vermehrt, man kriegt nämlich Zinsen drauf. Und zweitens, man bleibt auch noch Eigentümer, am Schluss kriegt man die gesamte Summe zurück. Man kann sagen, die Summe ist zweimal vorhanden. Einmal ist sie vorhanden in der Firma, in Form von neuen Produktionsmitteln, Löhnen und so weiter. Und zweitens ist sie vorhanden im Buch der Bank, in deren Kreditbüchern, als Summe, die sie verliehen hat und auf die dauernd Geld fließt. Das war jetzt der produzieren will. Der gleiche, der produzieren will und Kredit aufgenommen hat, hat auch Geld übrig, was er noch nicht braucht. Akkumulationsfonds für, Amortisationsfonds für neue Maschinen. Er muss es aufschätzen, um es eines Tages zu haben, flüssig zu sein, um die Maschinen zu kaufen. In der Zwischenzeit vermehrt sich das Geld nicht. Schaut drum. Kein Problem, sagt die Bank. Gib mir es. Dann zahle ich dir in der Zeit, wo du mir das Geld gibst, also ich bin dann dein Schuldner, du mein Gläubiger, zahle ich dir Kreditzinsen dafür. Du bleibst also Eigentümer des Geldes, auch wenn es bei mir in der Bank bleibt. Und du kriegst was dafür. Und wo kriegt die Bank das her, was sie ihm zahlt? Indem das Geld verleiht einem anderen Kapitalisten, der es verwendet. So verschulden sich ringsum sämtliche Kapitalisten bei den Banken und umgekehrt die Banken bei allen Kapitalisten. Verschulden sich die Kapitalisten für Investitionen, Kredite, und die Banken verschulden sich bei den Kapitalisten, indem die ihre gerade nicht gebrauchten Überschüsse bei denen deponieren. Das ist die erste Form des Kredits, des Kreditverhältnisses. Leihkapital, was gewissermaßen zweimal auf der Welt ist. Einmal ist es vorhanden als Geld, was in der Fabrik arbeitet. Also Arbeit, das heißt Arbeiter schuften und arbeiten und das Geld wird dadurch mehr. Und zweitens als Anrecht der Bank auf Vermehrung bei ihr. Jetzt wollen wir mal ein paar Konsequenzen draus ziehen, aus diesem Verhältnis. Im zweiten Teil habe ich mal so gesagt, es gibt doch oft die moralische Kritik, die Kapitalisten sind Gierschlünde. Müssen die denn so gierig sein? Bisher konnte es noch so erscheinen, als ob die Frage, wie viel ein Kapitalist Kredit, wie viel an Profit haben will, seine Privatsache ist. Ob er mehr oder weniger haben will, wird rein seine Willkür unterworfen. In dem Moment, wo die Unternehmer Kreditverhältnisse eingehen, ist damit Schluss. Jetzt ist nämlich die Bedingung dafür, dass die Bank einen Kredit gewährt, dass er einen ordentlichen Profit hat. Die Bank will ja einen Teil davon haben. Also muss er auch zeigen, erstens, dass er Gewinn gemacht hat und zweitens, dass er mit dem Kredit, den er da noch dazu steckt, den Gewinn vermehrt, sodass die Bank sicher sein kann, erstens das Geld, was ja ihres bleibt, vermehrt sich und erhält seinen Grundwert. Damit wird die Frage, wie viel Profit muss sein, rausgehoben aus der Frage, ach, ich bin großzügig oder ich bin niedrig. Ich bin scharf auf ganz viel Geld oder, ach Gott, ob ich das noch brauche, ist doch scheißegal. Jetzt wird es zu einem Sachzwang, den die beiden, die Bank und der Unternehmer, der den Kredit aufnimmt, gewissermaßen gegeneinander ausüben. Die Bank, die aus ihrerseits ein Geschäft ist, Gewinn machen muss, kann es sich gar nicht leisten, großzügig zu sein. Sie muss den Kapitalisten, die unterschiedlichen Kapitalisten daraufhin bewerten, wo ist denn das Geld in guten Händen, heißt, wo ist denn der juristische Titel, den ich ja nach wie vor habe, tatsächlich auch Geld, was sich nicht bloß juristisch erhält und dann eines Tages ist der zahlungsunfähig, dann ist es doch weg, sondern dass es sich wirklich erhält und vermehrt. Also die Bank scheidet die Unternehmen in kreditwürdig und kreditunwürdig und verschiedene Stufen dazwischen, mehr oder minder kreditwürdig. So wird der Profit, der Gewinn, zum Zwang, den die Bankenwelt den Kapitalisten gegenüber aufmacht. Sie entscheidet mit ihren Kreditvergaben, welcher Unternehmer gute Profite macht, welche schlechte Profite macht oder gar keine. Welche Unternehmensrechnungen, Kalkulationen Ihrer Meinung nach hochprofitabel sind oder weniger profitabel sind. Denn es genügt ja nun nicht mehr, einfach profitabel zu sein. Es muss ja immer der Kredit bedient sein. Und je profitabler eine Firma ist, desto kreditwürdiger ist sie. So entscheidet die Bank darüber, wo Fortschritt stattfindet und wo eine Firma, naja, auf dem absteigenden Ast ist. Indirekt darüber auch, wo neue Arbeitsplätze entstehen, nämlich die profitablen, die hochprofitablen, und wo nicht so ganz rentable Arbeitsplätze verschwinden. Jetzt haben wir nämlich eine neue Stufe. Zweitens haben wir gesagt, Arbeit muss rentabel sein, muss Gewinne bringen. Das reicht gar nicht. Die muss Gewinne bringen und noch Kreditwürdigkeit erzeugen. So setzt die Bank oder die Banken, die ja auch in Konkurrenz zueinander stehen, durch, dass die Unternehmen sich orientieren müssen an einem Mindestmaß an Rentabilität. Es ist nicht einfach ihr Privatplan, so viel will ich oder so viel will ich. Es ist eine durch die Konkurrenz der Banken und die Konkurrenz der Unternehmer um Bankkredit hervorgebrachte Durchschnittsrendite, die man mindestens erreichen muss, will man in dieser Welt bestehen. Das wird natürlich durchgereicht in die Produktion. Das ist ja nicht einfach so zu haben. Da muss man also genau das, was die Bank verlangt, nämlich Kreditwürdigkeit, muss, und das müssen ist jetzt ernst zu nehmen, das hat bloß eine zweite Seite, das will er ja sowieso. Er muss den Maßstäben gerecht werden, die die Bank und die Konkurrenz der Banken und Kapitalisten um den Kredit und um die Kreditwürdigkeit erzeugt. So erscheint es und so sagen es dann auch Unternehmer und Professoren, die über Unternehmen rumphilosophieren in der VWL, sagen die armen Kapitalisten. Von wegen, die könnten einfach anders verteilen. Von wegen, die könnten einfach großzügiger sein. Sie müssen Leute entlassen. Nicht, weil sie Schweine sind, sondern wegen dem Kredit, wegen der Kreditwürdigkeit. Da ist ein Moment wahr. Es ist tatsächlich ein Zwang des Marktes. Aber auch eins ist unwahr. Wer macht denn den Zwang? Wo kommt der zustande? Es gibt keine Konkurrenz, wenn nicht alle dasselbe wollten, nämlich gewinnen. Der Wille, den die Unternehmer haben, ich will mich durchsetzen, ist schon noch der Punkt, der jedes einzelne Unternehmersubjekt treibt. Dass er dabei nicht bloß seine eigenen Renditevorstellungen verwirklichen kann, sondern sich auch noch richten muss nach den Renditevorstellungen der Banken, das ist tatsächlich ein Moment, was in die Bank Bescheid stößt, falls es ihm als Bewerber nicht gelingt, diese Marge zu erreichen. Aber das ist nicht keine Entschuldigung von dem Mann. Er will es doch. Und deswegen nimmt er den Kredit nicht, um seinen Leuten ein schöneres Leben zu finanzieren, sondern um sie herzunehmen, so wie ich es vorhin in Kapitel 2 erläutert habe. Produktiver arbeiten zugunsten des Eigentümers. Nicht zugunsten der Erleichterung der Arbeit. Nicht für weniger Arbeitszeit. Nicht für die bessere und billigere Versorgung der Bevölkerung, also seinesgleichen. Sondern für die Akkumulation dessen, der schon reich war. Das ist der erste Punkt von Kredit. Ich habe eine Frage. Ja. Also vorhin fiel ganz kurz der Satz mit dem Kredit, sei dann auch wirklich ein Sachzwang in der Welt, Gewinne zu machen. Und ich dachte, das widerspricht ja dem, was du im zweiten Punkt gesagt hast. Das Geld bestimmt den gültigen Produktionszweck seiner Vermehrung. Ja. Also jetzt sagst du, es zwingt nur insofern, weil alle es ja sowieso wollen. Mhm. Gibt es diesen, erstmal das Bedürfnis nach diesem Kredit und dann auch den Zwang, diesen Kredit zu bedienen. Also nicht erst der Kredit stiftet den Zwang, Geld zu verdienen, sondern weil der Wille schon da ist. Ja, in der zweiten haben wir gesagt, wenn man Geld hat, dann ist die einzige vernünftige Umgangsweise mit dem Geld, ist zu vermehren. Bloß die Rate der Vermehrung, kann man doch sagen, erstmal naiv, nur ist doch dem seine Privatsache, was viel oder wenig machen will. Hohe in der Rate oder geringere Rate. Aber wir hatten zweitens ja auch schon einen Punkt von Zwang, weil er Gewinn machen will und die zahlungsfähige Nachfrage beschränkt ist. Deswegen muss er ja schauen, dass er günstiger produziert, billiger produziert als der Nachbar, der Konkurrent, denn nur dann kann er Preise verlangen, die billiger sind als die Preise des Konkurrenten und trotzdem rentabler. Den Preis, hast du mal gesagt, Preissenkung, Verlust am Gewinn. Aber wenn er die Gestehungskosten günstiger macht, billiger macht, dann kann er den Preis senken, hat noch mehr Gewinn am Ende. Da war auch schon so ein Moment von, die zwingen sich wechselseitig Maßstäbe auf, die Unternehmer. Der Ausgangspunkt war ihr Wille, sie wollen mit Geld reicher werden und machen damit genau das, was mit dem Geld einzig zu machen geht. Geld muss man vermehren, ansonsten kann man es ja gleich sein lassen. Aber nach welchem Maßstab, welche Rate, das bringen Sie in Ihrer Konkurrenz sich wechselseitig bei. Ich frage deswegen, beim Kredit? Ja? Ich frage deswegen, weil es gibt ja, ich höre das oft, eine Kritik am Kredit, dass der die Unternehmer zum Gewinn zwingt. Mhm. Und dass das Geld ja schon okay ist, prima Tauschmittel, aber der Kredit sollte zerstören werden. Also der Kredit macht eigentlich nur das, fügt das hinzu, dass das, was die einzelnen Kapitalisten, die produktiven Kapitalisten sich wechselseitig an Maßstäben vorgeben, dass die Bank sagt so, daran will ich mich beteiligen. Und jetzt, was machen die anderen? Sie wollen doch, dass die Bank sich beteiligt. Weil erst durch den Bankkredit ist sie in der Lage, seinen Konkurrenten zu unterbieten, die neue Maschine, die produktiver ist, zu kaufen. Sie hilft ihm doch dabei, sie ist sein Mittel. Aber um den Preis, dass sie die Renditevorstellung der Bank erfüllt. der Gegner muss ja zeigen, dass sein Plan für beide Seiten aufgeht, für ihn und für die Bank. Manchmal sind das noch ein paar so Verselbstständigungen unterwegs. Sie tun so, als ob das Geld auch sich dann vermehren würde, wenn kein Mensch arbeiten tät. Geld arbeitet, heißt da der Gemeinspruch. Hat man sich daran mal gewöhnt, dass das Kreditverhältnis gesellschaftlich gültig ist, dann kommt es zustande, was der Wolfgang gesagt hat. Wenn dann VWL über Nachrechnen und Faseln, wie er Bilanz ausschaut, dann sagen sie einfach, der Zins ist doch der Automat, der geht doch sowieso. Und da muss ich mich drum kümmern, das gibt es ja. Kümmern muss ich um die Differenz, um das Mehr. Wie lange wollen wir machen? Wenn ich jetzt mal Angebot, weil sonst wird man vielleicht etwas, wird ein wenig zu viel. Die Punkte, die jetzt noch anstehen, jetzt geht ja eigentlich erst das ganze Verwickelte mit dem Kredit los. Jetzt, das war ja noch relativ einfach. Ne, der Kapitalist, der will produzieren und dann holt er sich einen Kredit ins Haus und dann kann er besser produzieren, die Bank hat was davon und wenn er was übrig hat, gibt es der Bank. Und die Geldvermehrung ohne zu produzieren. Alles das ist relativ einfach zu erklären und auch relativ durchsichtig, aber wichtig, dass man sich das klar macht. Wichtig ist es ja für folgende Punkte. Es gab immer wieder und wird auch immer wieder geben, dass Arbeiter entlassen werden sollen und wundern sich, dass von einem Tag auf den anderen ihre Arbeit nicht mehr rentabel sein soll. Die wundern sich deswegen und in gewisser Weise zu Recht, weil die Arbeit eigentlich im Prinzip immer noch rentabel ist. Da hat sich gar nichts geändert dran. Die Bank hat entschieden, dass die Rentabilität nicht ausreicht für ihre Maßstäbe. Das ist auch die Quelle der Ideologie, dass es ehrliche Kapitalisten gibt, die hat er Hitler genannt, Schaffende, schaffendes Kapital, und Geier, raffendes Kapital. Die Bank, die entscheidet, dass die Rendite nicht ausreicht, der wird dann der moralische Malus angehängt, nur weil du deine Gier nicht befriedigst, du, die nichts weiter macht, als Geld einzusammeln und herzugeben und nicht sonst, du Schmarotzer, bist schuld, dass ehrliche Arbeiter entlassen werden müssen von ehrlichen Kapitalisten, die nichts lieber tun täten, als sie weiter zu beschäftigen. Die gleichen ehrlichen Kapitalisten haben aber bis zu dem Tag, wo die Bank sagt, deine Firma ist illiquid, weil ich dir keinen Kredit mehr nachschiebe, haben bis zu dem Tag gern jeden Kredit genommen, um ihre Konkurrenten das Leben sauber zu machen, und ihre eigenen Arbeiter, um ihre Arbeit zu bringen durch beständige Erhöhung der Produktivität. Da merkt man, dass es ja Ideologie ist, dass es gar nicht die Wahrheit ist. Die Bank ist das Mittel der Expansion eines Kapitalisten, nicht der Exitus aller Profitmacherei. Aber einfache Arbeiter wundern sich dann, dass quasi von einem Tag auf den anderen ersatzkehrende Arbeit nicht nur nichts zum Negativen verändert, ganz im Gegenteil. Immer produktiver ist geworden, immer weniger, haben immer mehr hergestellt, aber die Bank entscheidet nicht genug, weil die Konkurrenz wo ganz anders ist. Das ist die Wahrheit davon. So, das ist das, wo man sagen kann, für die Frage Kampf oder Nicht-Kampf oder sich kümmern um seinen Lohn, da muss man solche Sachen wissen, dass der Arbeiter oder die Arbeitskraft eben nicht bloß dafür da ist, einen Gewinn zu erzeugen, was ja schlimm genug ist, sondern auch noch die gesamte Geldmafia, die in den Banken zu Hause ist, zu bedienen. Das ist der Maßstab. Was noch aussteht, wären jetzt folgende Punkte. Denk mal an die Teilungsmeldungen, die ja jetzt wieder dick ins Haus schneien, die Citibank. Citigroup muss ja wieder 10 Milliarden abschreiben. Kredite. Losgegangen ist es im Juli, glaube ich, ungefähr, Juli, August. Da gibt es in Amerika die Hypotheken für die Häuslebesitzer und es sollen 4% der Häuslebesitzer ihre Kredite nicht mehr bezahlen können und zack, rumpelt eine ganze Branche in der Krise. Lächerlich. 4%, denkt man. Das muss doch eingepreist sein. Eine Bank muss doch damit rechnen, dass wenigstens 5% von normal durchschnittlichen Lohnarbeitern aufgrund ihrer üblichen berufsbedingten Geldklemme mal nicht mehr in der Lage ist, Kredite zu bedienen. Es muss sich also in dem Kreditwesen, und das ist der Punkt, den ich heute nicht mehr behandeln will, sondern bloß andeuten, also zeige als Überschrift, da muss sich also eine Verselbstständigung ergeben haben. Die Banken müssen mit den Krediten, die sie den Häuslebesitzern geben, aber nicht bloß denen, auch den Kapitalisten, Sachen veranstalten. Die dazu führen, dass Kredittitel unterwegs sind, die irgendwann nichts mehr zu tun haben mit dem Unmittelbaren, da wird irgendwo jemand ausgebeutet und das Geld wird verteilt. Also, da gibt es dann Leute, die sagen, ich habe am amerikanischen Arbeiter, in Deutschland geht es nicht anders, jetzt einen Hauskredit gegeben, Hypothekenkredit, der ist besichert durch das Grundstück und das Eigenheim. Und was macht die Bank? Sie wartet nicht, bis das Geld abgezahlt ist und bedient wird jeden Monat durch Zinsen. Die Bank sagt, da lässt sich doch was anders machen. Ich warte doch nicht 10, 20 Jahre, bis diese Arbeiter im Laufe ihres Lebens allmählich den Kredit bedient haben. Das ist ja richtig tote Kost. Warum? Weil die Banken dürfen bloß in gewissem Ausmaß Kredite vergeben. Das ist auch ein zweiter Punkt, den wir noch nicht behandelt haben. Diese Schranke, woher die kommt. Die dürfen nicht beliebig viele Kredite ausreichen. Das ist staatlich beschlossene Schranke. Und weil es die Schranke gibt, sagt die Bank, ich lasse doch das Geld nicht einfach rumliegen, sondern ich verkaufe diesen Kredit an eine andere Gesellschaft. Quasi Inkassogesellschaft. Die gibt mir heute das Geld, was ich im Laufe der nächsten 20 Jahre kriegen würde, auf Anschlag, abzüglich eines gewissen Archos, also gewisser Abzug. Nicht alles, ein Teil davon. Behält die quasi als ihr Risiko. Und diese andere Gesellschaft, was macht die damit? Da kommt das Wort vielleicht jetzt zur allgemeinen Kenntnis gekommen, die verbrieft den Kredit. Schon mal gehört, verbriefen? Die Gesellschaft, die sagt Folgendes. Ich habe hier 20.000 Häuslebesitzer, die ihre Kredite regelmäßig bedienen. Jeder Einzelne ist also der Brief, nach der Brief, dieser Kredit, ist quasi ein Magnet, ein Geldmagnet. Jeden Monat kommt Tilgung und Zinsen bei mir auch auf dem Konto. Ich verkaufe also mit dem Kredit, den ich jetzt dann der anderen Gesellschaft verkaufe ich das Recht auf eine Summe Geldes, die jeden Monat oder alljährlich eintrifft. Zins und Tilgung. Ich verkaufe also gewissermaßen eine Art Kapital. Ich tue so, als ob das Geld todsicher eintreffen würde. Das ist dann verbriefen. Also verbrieben heißt, man macht einen Zettel, da steht drauf, wie bei der Staatsschuldverschreibung, 100 Euro zu 5%. Da hast du das, da ist das mein Kapital. Und ich kann damit zur Bank gehen und sagen, schau, ich habe hier 100 Euro beim Bund und da kommen 5% drauf, gib mir darauf Kredit und die Bank nimmt es und gibt den Kredit und so weiter. Dieses, dass ich mein Kreditverhältnis verkauft habe, kann ich jetzt selber zu Geld machen. Ich beleihe es. Und jetzt kommt ein Gebirge zustande. Auf jeder Stufe neu beliehen. Dann die gemischt. Zertifikate haben wir gerade gehört. Die Zertifikate sind nicht bloß Zeugnisse in der Schule, sondern Zertifikate sind Produkte, die die Bank macht. Sie haben was erfunden, wie man mit diesen verschiedenen Krediten umgeht. Das ist der Stoff, aus der die Hypo-Kreditkrise entstanden ist. Nicht, die werden gar nicht bedient durch die paar Tilgungen und Zinsen der amerikanischen Arbeiter, die ihre Häuser abzahlen, sondern die werden draufgesattelt. Und das wäre der Punkt, der extra Punkt, den ich heute nicht mehr behandeln kann, vom zeitlich, sondern den ich mir aufgehoben habe für andere Veranstaltungen, die wir nächstes Semester anbieten könnten, falls ihr da wieder so eine ähnliche Serie machen wollt, in der Serie oder als Einzeltitel, wäre zu überlegen. Also, was findet eigentlich statt, wenn eine Hypothekenkreditkrise stattfindet? Ich glaube, die Sache wird uns bis ins nächste Semester halten bleiben. Die waren jetzt alle Vierteljahre, wenn wir in der Zeitung lesen, 10 Milliarden, 7 Milliarden, 20 Milliarden abschreiben müssen und vielleicht gehen wir auch nochmal einen richtigen Bankkrach. Alles noch drin. Wie kommt ein Bankkrach zustande? Und wie kommt eine Hypothekenkreditkrise zustande? Was sind da die Mechanismen? Was ist da der Wahn? Der Wahn besteht darin, es entfernt sich offenbar völlig von den wirklichen Zahlungen von Leuten, die Kredite aufnehmen. Ähnlich bei den Firmen. Die verbrieften Kredite, die Firmen bekommen haben, sind nicht mehr abhängig davon, wie viel die Firmen da wirklich reinzahlen. Es hängt bloß davon ab, dass sie bezahlen. Und was dann zu erklären wäre, ist das lateinische Wort Kredit. Man glaubt, wer sie ist, glaubt. Vertrauen, man vertraut. Der andere ist ein Gläubiger, er glaubt an das, was der andere verspricht. Wie diese Vokabeln, was für Inhalte die haben. Gläubiger, Schuldner, Kredit. Wie sich einerseits völlig entfernen von der Realwirtschaft, wie es dann heißt. Und dann doch irgendwie von der Realwirtschaft da irgendwie abhängen. Wie das zusammenhängt, das wäre ein weiteres Thema. Das wäre das größte Teil von dem Kapitel 3, Geld- und Kreditwesen. Alles hängt am Vertrauen der Finanzmärkte. Und der vierte Punkt, auch den haben wir jetzt gerade in der Zeitung gelesen. Die Banken trauen sich lieber über den Weg. Alle haben faule Kredite im Lager. Jeder hat es. Und weiß auch, jeder andere hat es. Woher weiß er das? Weil er es selber hat. Es war ja eine feine Möglichkeit, Geld zu verdienen, diese verbrieften Kredite. Weil jede Bank weiß, dass sie selber solche faulen Kredite hat. Ist sie auch nicht mehr bereit, einer anderen Bank Geld zu leihen, wenn die Geld braucht, um liquid zu sein. Banken machen nämlich nur so ganz kurzfristige Kredite, manchmal über Nacht, abends um 10 angerufen, früh um 8 schon wieder zurückgezahlt, weil sie gerade Zahlungsverpflichtungen haben, die sie dann im Kurzkredit überbrücken. Das ist so organisiert. Und plötzlich verweigern sich die Banken, selbst für 3, 4, 5 Stunden Kredite herzugeben, weil sie nicht mehr daran glauben, dass die Bank wirklich kreditwürdig ist, die andere. Was passiert dann? Nach 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Jahren Diskussionen im Fernsehen, in den Zeitungen, Talks, was Sabine Christiansen damals, der Staat soll mal nicht so viel regulieren. Der soll mal die Finger raus tun aus der Wirtschaft. Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Der Staat kann die Wirtschaft nicht lenken. Und so weiter und so fort. Die gleichen. Die gehässig, die Regulation, die der Staat nun mal so macht, die er auch braucht, haben wir darüber geredet, angegriffen haben, fordern den Staat auf, jetzt bist du dran. Und was macht der Staat? Er ist dran, er stiftet Kredit. Wie geht das? Die ganze Wirtschaft hat kein Kredit mehr. die Bankenwelt traut sich nicht mehr über den Weg. Wo hat denn der Staat den Kredit her? Das wäre der vierte Punkt. Punkt 3, zweiter Teil, also die Verselbstigung des Kredits gegen die Quellen der Vermehrung, die Arbeit. Und das Geld des Staates, Punkt 4, das würde ich dann vorbehalten, entweder ihr lest es gleich, wenn es euch interessiert, in dem Buch, das gibt es ja am Büchertisch zu kaufen oder bei mir, oder wenn euch das dann etwas unverständlich erscheint oder ihr da Fragen habt, könnt ihr dann auch in dem Montagstermin hier antreten und da die Fragen stellen. Und im Sommer schauen wir mal, ob wir dann einen Termin finden für Diskussion, da ist ein Vortrag, wenn wir das mal, Sommersemester meine ich. Also im Sommersemester dann einen Termin, wo wir diese Abteilungen Kredit höherer, also Kredit zweiter Teil und Staat abhandeln. Also zur zweiten Möglichkeit, wir haben uns diese Hypothekenkrise wirklich nächsten Montag vorgenommen. Also nächsten Montag wollen wir Fragen aus diesem Termin noch klären, oder Einwände, aber dann auch weitermachen und das Hypothekenkrise erklären. Ich sage, wer gespannt ist, wie die Sache weitergeht, das, im Buch steht im Wesentlichen alles drin. Nächsten Montag wäre das auch hier. Nein, das ist in der Belfortstraße 24. Im Bursterhaus. Da steht hier drauf. Ja, das steht auch hier drauf. Gut. Auch die Frage nicht Leute. Nein, das ist keine. Da steht noch die Adresse unter Arbeit und Reichtum. Das ist einfach mein Seminar, was wir auch Ende dieser Woche angegeben haben. Aber dieser Termin ist Montag um 20 Uhr. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir einfach die abbrechen und vielleicht einen kleinen Kreis noch weiter diskutieren, falls noch Fragen sind. Das ist eine Möglichkeit, dass man sich jetzt nochmal hier nimmt.